Neuntes Kapitel. Meier entfernt uns von der reinen Freude. Wenn wir Dinge nicht sehen können, wie sie sind, sind wir fest im Griff von Meier. Meier ist wie ein Schatten. Wir brauchen keinen Schatten, aber der Schatten existiert trotzdem. Wir sollen das sterbliche Wesen Meiers erkennen. Für einen Moment ist der Schatten sichtbar, aber im nächsten ist er unsichtbar. Meier spielt mit uns. Meier ist Illusion, ist eine Fata Morgana. Meier winkt uns, um uns in Versuchung zu führen. Ihre Verlockungen sind gefährlich, wenn wir uns ihr hingeben. Wir sollen das Wesen von Meier genau kennen und vorsichtig ihr Reich betreten. Sonst fallen wir plötzlich in die Hölle der Leiden. Was Meier uns schenkt, ist glänzend, herrlich, aber gefährlich und kurzlebig. Die Verherrlichung des Geldes ist ein Beispiel von Meiers Verführungskraft. Meier ist eine Gottesmacht, aber wenn sie einmal losgelassen wird von ihren Fesseln, entfernt sie sich von Gott. Wenn wir von Meier umschlungen in der oberflächlichen Welt leben und dies wissen, eignen wir uns das Gottesbewusstsein an. Dann verstehen wir die betrügerische Natur von Meier. Wir wenden uns Gott zu und leben distanziert zu Meier. Obwohl wir diese Wahrheit kennen, lieben wir trotzdem das Spiel von Meier und bleiben in ihren Fesseln gefangen. Der Strom der Welt fließt genau in die gegensätzliche Richtung vom Gottesbewusstsein. Lasse dich nicht von diesem Gegenstrom mitreißen. Das ist die Richtung der Unglückseligkeit. Du gehst darin unter. Du stößt gegen scharfe Felsen, wirst im Wirbel stecken bleiben und ertrinken. Wenn du es wagst, gegen anzuschwimmen, bleibe an der Oberfläche. Sei vorsichtig, dass du nicht tief ins Wasser eintauchst. Wenn du mit dieser Vorsicht lebst, bleibst du mit Gottesbewusstsein. Schwimme nicht im Gegenstrom der negativen Gedanken. Mache dein Leben nicht traurig. Das gottgegebene Leben gehört dir, aber die Richtung deines Lebens ist abhängig von deinen moralischen Handlungen und der Beachtung der Gebote Gottes. Du sollst den Zustand von Freud und Leid kennenlernen. So wirst du nicht gefangen in den negativen Emotionen deiner fünf Sinne. Wenn du dich dieser Wahrheit näherst, hast du die Göttlichkeit erkannt.